Ja, ihr hört die Sendung FM Vogel live aus dem Walterpark. Normalerweise die Sendung vom Kulturverein. Mein Name ist Vincent Smell. Dieses Mal senden wir direkt aus dem Nabu Records, also aus der Innenstraße. Wir sind quasi noch im Walterpark. Wir befinden uns an der Straße. Es ist auch leicht zu hören hier. Feuerwehreinsatz groß in Innsbruck, wer es gerade gehört hat. Es fühlt sich an wie New York City hier, direkt vorm Shop vom Robbie. Wahnsinnssache. Ich freue mich, euch alle an der Strippe zu haben. Egal, wo ihr sitzt, im Auto, die gerade vorbeifahren oder in den Flugzeugen, die oben drüber fliegen. Herzlich willkommen zu meiner Show. Mein Name ist Vincent Smell, FM Vogel. Heute live aus dem Nabu Record Store. Ja, was ist heute angesagt? Robbie wird mir ein bisschen ein kleines Interview geben. Und zwar darüber, wie er zu dem Laden gekommen ist, wie er zu seinen ganzen Platten kommt, was überhaupt ihn ausmacht, was und das und noch viel mehr. Alles das jetzt gleich hier live und dazu die heißesten Scheiben und die kältesten Scheiben hier aus dem Store, direkt aufgelegt vom alten Platten Superstar Master Robbie. Also, es heißt Interview, feine Musik von Ihnen, von seinen Platten, die dann hier auch käuflich zu erwerben sind. Und kommt vorbei, kriegt es mit, diesen Live-Flair. Und wir hören mal rein, was er denn gerade hört. Und währenddessen kann ich mich vielleicht erkundigen, was denn gerade gespielt wird. Läuft nichts, oder was? Ah, ich wollte eigentlich nur mal kurz wissen, was du gerade so auf Sendung hast hier. Robbie, servus, grüß mich. Schön, dass du da bist. Ich bin gerade Stevie Wonder, Wonderland. Die besten Aufnahmen 62 bis 74. Und hörst du das? Ja? Ich weiß nicht, was sagen die. Ich denke auch, dass ich es höre. Wir müssen hier draußen, Techniker Markus Schenach hört mich. Jetzt ist gerade die Musik aus, das stimmt, aber wir machen gleich wieder weiter. Es knackst der Sound von innen, also wir werden da noch technisch was lösen müssen. Ich denke, du hörst aber jetzt Stevie Wonder spielen innen, oder wie ist das genau? Ich habe hier keine Kopfhörer auf, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber ich müsste... Ja, oh, es ist natürlich ganz schön am Krachen. Also ich habe jetzt mal die Kopfhörer auf und kann das Ganze checken. Wir arbeiten an diesem kleinen technischen Problem. Bis dahin kann ich euch weiter informieren, was hier auf der Vogelweide alles stattfinden wird. Und zwar Pfingstmontag, Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit, eine Lesung im Park, direkt, wir hoffen auf schönes Wetter. Aus dem Koyo heraus hat sich diese Gruppe zu uns begeben, die schon seit einigen Jahren diese Karl Kraus-Lesung machen. Und sie werden am Pfingstmontag ihre letzten Tage feiern, anlässlich irgendeines Datums herum um den Karl Kraus. Näheres frag bitte am Montag nach. Ja, was gibt's noch? Ganz aktuell die Vogelweide beim Stadtteilfest an Brucken. Am 24.06. haben wir ein schönes Programm vor auf der Vogelweide zusammen mit Christoph Fügenschuh. Es wird eine Soundinstallation geben auf dem Kinderspielplatz, interaktiv für die Kleinen und für die großen Schaukler und Rutscher. Und im Park ist noch nicht ganz klar, aber wahrscheinlich ein Dancefloor, der interaktiv darauf reagiert, wie die Leute darauf abgehen. Ja, das zum Stadtteilfest am 24.06. von 16 bis 20 Uhr. Musik höre ich nicht, ich muss ein kleines technisches Problem hier lösen. Dabei gebe ich euch ein kleines Soundbeispiel von den Staren, die gerade hier über den Walterpark fliegen. Signal von dem Mischpult schlecht wird. Ja? Mich höre ich jetzt nicht mehr, nein. Jetzt höre ich mich wieder. Ich meine, wir sind ja auf Solo, gell? Aber ja. Ja, wir haben kleine technische Probleme hier. Und das gerade, wo ich dieses Mal diese Sendung professionalisieren wollte. Natürlich, dann kommt's dicke daher. Dafür ein neues Instrument in meinen Händen, beziehungsweise über mir in den Wolken. Thank you. Ja, ihr hört, wir sind hier direkt in der Innenstraße 43 auf der Straße. Der Verkehr läuft vorbei. Das ist aber auch das Einzige, was gerade läuft, denn die Musik läuft noch nicht, aber wir werden daran arbeiten. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich irgendwie einen Robby rauskriege und wir die ganze Sache mal ein bisschen mit was vollsabbeln, wenn der Zeit hat. Robby, hast du da drinnen mal ein bisschen derweil oder wie schaut's aus? Na, er ist gerade am irgendwas zusammenstöpseln. Wir schauen uns das mal an. Ich werde mal jetzt auf jeden Fall unseren kleinen Kompaktradio nach drinnen bringen, dass er uns auch hört und ein bisschen mit uns reden kann. Alright. Und dass ich mit dir kommunizieren kann, habe ich dir das Ding da mal hingestellt. Mit 10-sekündiger Verzögerung natürlich das Ganze. Und jetzt hat er auch noch Kundschaft. Oh Gott, das kann ja heiter werden heute. So wie das Wetter, es kommt was rein. Zieht euch was an. Regencape und so weiter. Und vielleicht schaut ihr hier noch vorbei in der Live-Pannensendung FM Vogel, immer wieder dabei, live dabei sein. Ich höre mich, ich denke, wir sind noch auf Sendung. Kann ich nicht bestätigen, aber keine Ahnung. Ja, so ist das. Hallo, ihr hört die Sendung FM Vogel. Dieses Mal nicht ganz aus dem Walterpark, aber angrenzend aus der Innenstraße. Ja, Robby. Jetzt, wenn du mich hörst, wo du gerade keine Platte aufgelegt hast, vielleicht kannst du mal kurz rauskommen, wenn es geht. Dann könnte ich so mit dir ein bisschen was besprechen. Okay, leg noch eine Scheibe auf, das ist gut, eine gelbe kleine Single. Was ist denn das? Kannst du mir gleich sagen, wenn du da an den Start kommst? Okay, super. Ja, er kommt daher, er holt sich noch was. Ja, hol dir noch was, bitte. Ja, das ist gut. Chicken and Bappen und dann geht's abbeln. Genau, da darf ich mir auch eine nehmen, das wäre hervorragend. Du kriegst nachher einen Schluck Wasser von mir. Danke. Hey, Robby, what's up? Magst du dich hinsetzen oder, weil dann hätte ich ein Mikro für dich? weil das ist zu kurz, weißt du. Ich habe mir gedacht, ich habe eins so zum Rumrennen und dann kann ich hier zu dir kommen und wir können das ein bisschen, verstehst du mich, wenn ich so rede, weil ich höre mich ganz gut über die Kopfhörer. Ja, ich verstehe die. Okay, also wir sitzen jetzt hier voreinander vor deinem Laden. Nabu Records gibt es jetzt seit wie lange? 3 Monate? Mitte Februar haben wir aufgesperrt. Warte mal, jetzt machen wir dich mal hoch und dann. Mitte Februar haben wir aufgesperrt. Mitte Februar? Ja, Wahnsinn, das ist ja schon eine halbe Ewigkeit. Also ewig, so kommt es ja mir vor. Nur einen kleinen noch, wenn es geht, kannst du das Mikro so einmal an die Unterlippe, so wie ja, ich halte. Ja, Unterlippe, dann, alles klar. Und dann rauchen nebenbei geht schon ein bisschen. Geht, ja. Aber rauchen so dann, im Radio darf man noch. Genau, wenn du den Sache so hinhältst, dann haben wir immer den besten Übertragungssound. Ja, das ist wie Schmusen. Fast, ne? Ja, genau, das ist quasi Unterlippenschmusen. Ja. Und da haben schon so viele reingeschmust und ja, lecker. Sich richtig gut fühlen. Ja. Ich glaube, ich muss ja jeden, okay, ich muss den mal waschen vielleicht. Ne? Nein, muss man nicht. Na ey, Sabbel die Bubble, ja, seit Februar bist du jetzt hier in der Innenstraße. Super, ich finde es Wahnsinn. Wie findest du es hier? Ja, ich finde es total super. Ich mag den Stadtteil ja sowieso total gern. Und ja, es ist jetzt nicht so wie in der Innenstadt, wo jetzt noch 4 Millionen Leute die ganze Zeit vor deinem Laden rumtrampeln und rein auch. Ich mag es einfach so ganz gemütlich, sehr ein bisschen am Rand zu sein. Es kommen genau die richtigen Leute. Es kommen viele Leute, muss ich sagen. Ja eben, der Laden ist doch immer bummvoll. Also ja, nicht immer bummvoll, aber jetzt gerade. Ist eh wieder typisch, jetzt wo wir ausgemacht haben, weil ich gesagt habe, ja, um die Zeit, jetzt ist eh wahrscheinlich gerade ein bisschen ruhig, machen wir es da. Jetzt war es wirklich geschlossen voll, gell? Ja. Zwar noch ein Freund von Australien war gerade da, der reist einmal so wie durch die Welt. Und der Alvi und der Luca, der war jetzt gerade in Äthiopien wieder Platten kaufen. Jetzt werden wir uns später halt noch ein bisschen zusammensetzen und nochmal unsere Funde ein bisschen gegenseitig durchhören mit dem Tauschen und immer schön. Mhm. Ist immer nett, wenn der da ist, der hat immer sensationelles Material. Und wie so kommt er dann? Kommt er schon mit Platten jetzt hierher? Ja, der kommt daher. Der tut nichts anderes wie in der Welt rumfahren, aha, Platten kaufen, dann wieder Wanderschienen fahren, dann wieder die Platten tauschen, verkaufen. Der ist, da ist keine Seltenheit, dass er mal eine Platte hat, die was 2000 Euro oder so kostet. Ich meine, das will man dann eher nicht tauschen und nicht kaufen, aber ist schon mal toll, wenn man sie mal hören kann und. Zumindest 10 hat, ja. Gehört hat. Ja, das ja. Und er freut sich eben auch, weil ich habe im Sudan tolle Platten gefunden und der hat das vorher jetzt eh schon ein bisschen reingehört und da werden wir halt schon ein bisschen zum Tauschen kommen. Hat, ja. Da kommen wir schon eigentlich zu der Sache. Wie kommst du zu deinem ganzen Fundus? Das sind ja hauptsächlich gebrauchte Platten, was du hier hast. Oder ein paar neue Sachen auch? Ja, es sind schon, also sagen wir so, 80% oder ein bisschen mehr sind schon gebrauchte Platten. Mhm. Wobei man sagen muss, viele von gerade die aus den arabischen und afrikanischen Ländern sind im Grunde gebrauchte Platten, aber eigentlich doch neue, weil sie aus so Deadstocks, also auf Deutsch gesagt einfach totes Lager, das was schon seit die 60er Jahre also mit Staub drauf unberührt ist und in solchen Kellern dann und solchen Lagern also Musik suchen, das ist dann schon die tolle Sache. Also es ist eigentlich nagelneues Zeug, aber wird halt als gebraucht natürlich gehandelt. Aber liegt und irgendwo in den Keller, so kann man es vorstellen, du stöberst so danach, fährst irgendwo hin in irgendein Land und dann versuchst du da irgendwie neue Sachen zu finden. Ich schaue halt in die Länder oft, wenn man jetzt keine Plattenstores, es gibt ja keine Plattenstores eigentlich im Sudan, Äthiopien. Die Chick also brennt nicht. Also es sind dann immer irgendwie so jetzt geht's. Es sind dann so Funde, wo man halt über Hörensagen oder mal irgendwie. Man fragt Kontakte. Die Leute, man geht auf Märkte, wo sie halt alles verkaufen. Mhm. Am besten sind immer Märkte, so wie bei uns ein Flohmarkt. Die Art von Flohmärkte gibt es ja eigentlich so in Afrika und die arabischen Länder eher wenig. Es sind so die Souks, da wo man ja meistens immer hört als Tourist, oh, da gehen Sie mal bitte nicht hin, das ist gefährlich. Aber ich bin mittlerweile draufgekommen, dass eigentlich eher gefährlich ist. Bei uns oder in der westlichen Welt finde ich es wesentlich gefährlicher, als wenn man in der arabischen Welt oder in Afrika unterwegs ist. Wenn man sich halbwegs ordentlich aufführt und ganz normal tut, dann ist das eine Gastfreundschaft, wo sich also der Urtiroler eine Scheibe abschneiden kann. Und, ja. Da ist man gleich einmal privat mal für Übernachtung oder Essen oder Familie, ein Feier oder irgendwas eingeladen. Das ist das selbstverständlich. Und es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass die Leute helfen, wenn man was sucht, um das zu finden. Ja. Ja, das ist schön, dass da so eine ganz andere Solidarität herrscht auch. Natürlich muss man auch sagen, als Weißer ist man natürlich auch immer, hat man ein gewisses Privileg auch, das zu tun. Aber es ist natürlich nichtsdestotrotz, habe ich das selber auch immer erlebt, dass das die Gastfreundschaft ein Wahnsinn ist. Ja. Wenn man so. Also ist mit uns nicht zu vergleichen hat, ja. Bei uns hat man relativ schnell Angst eigentlich, alles was man nicht kennt oder nicht andere Hautfarbe, dann ist das gleich schon, aufpassen und ja, ist für mich halt ein bisschen unverständlich, aber weil ich bin auch von meinen Eltern anders erzogen worden, was das angeht, darum war das für mich eigentlich immer schon klar, dass ich jetzt eigentlich keine Angst habe, wenn ich jetzt einmal in Länder bereist, die was Sudan sind und ja, wenn man bei uns Sudan hört, dann denkt man nur an Krieg und Dings und ja, alles Schlimme und es ist also die sudanesische Gastfreundschaft ist mit nichts zu vergleichen, was ich also egal wo auf der Welt bis jetzt erlebt habe. Ja. Es ist zum Beispiel Khartoum, die Hauptstadt vom Nordsudan. Da ist nicht einmal die Polizei bewaffnet und zwar aus dem Grund, weil einfach nichts passiert. Du kannst als Mann, als Frau in dem Land Tag und Nacht in jede Gasse, egal wohin du gehst, es wird dann nichts passieren und das ist wirklich so, ja. Ich habe einige Freunde und Bekannte und Leute, was ich drüben kennengelernt habe, aus Deutschland, die was drüben im Goethe-Institut arbeiten. Ja, da ist noch nie jemandem irgendwas passiert. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, egal wo, einfach hinzugehen und das zu tun. Ja. Ja, im Detail schaut das Leben dann doch auch normal aus. Aus den Schlagzeilen kennt man dann nur den Krieg. Ja. Das ist immer sehr. Ja, im Südsudan an die Grenzen Darfur und so, das da sind dann schon Gebiete. Ja, aber da würde ich jetzt auch nicht hinfahren. Und das sind, wir sind halt eben kleine Gebiete. Das ist halt ein eher kleines Gebiet, wo halt Unruhen herrschen. Und da muss man so schon erkundigen, aber grundsätzlich sind eigentlich gerade in die Hauptstädte und auch im ländlichen Bereich die Leute einfach. Prinzipiell, es ist wie bei uns. Ich meine, jeder, was halbwegs normal im Kopf tickt, der will Ruhe und Frieden haben, ja. Also es ist niemand, der was da drüben sagt, super, ich möchte jetzt unbedingt Krieg führen oder irgendjemanden in die Luft sprengen, ist ein Blödsinn, ja. Ja. Ja, es wird uns halt so verkauft, das sind die Schurkenstaaten, Amerika lebt uns vor, ja. Sudan auf die schwarze Liste, Iran auf die schwarze Liste, einfach alles auf die schwarze Liste, was vielleicht ihnen nicht in den Kram passt, aber das sind einfach zum Bereisen einfach die deutschen Länder, weil. Ja, stimmt, ja. Ja, es ist einfach nichts Schlechtes dort. Iran ist wirklich schön, durfte ich auch mal 5 Wochen sein. Ist echt. Also die Gastfreundschaft auch da. War ich leider noch nicht. Mich zieht es auf jeden Fall einmal Iran. Nach Kuwait will ich auch unbedingt. Kuwait war früher so eigentlich gerade der Umschlageplatz der Wirtschaft. Und ich denke mal, dass da im, ich weiß, dass da Platten auch gibt. Kuwait hat da ganz tolle Platten gemacht, was so Ethno-Jazz und arabische Sachen und immer aus dem Sudan Musiker produziert hat. Also bin ich mir sicher, da kann man auch ganz tolle Platten finden. Und wenn du jetzt so unterwegs bist, hast du so ein gewisses Genre, was du suchst oder wahrscheinlich, wie läuft das ab, wenn du da also jetzt im Grunde muss man mal schon bescheiden bleiben. Man kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt dahin und suche mir jetzt die Gusterstückeln. Mhm. Die, was halt überall von den Sammlern gesucht werden, in erster Linie muss man erst einmal überhaupt Platten finden. Mhm. Also im Sudan war ich die ersten 6 Tage nur unterwegs, habe nur gefragt und nur gesucht und habe nicht eine Platte gesehen. Ja. Mhm. Und am letzten Tag, also 4 Stunden vor dem Flug, hat sich dann eigentlich das aufgetan, dass ich durch Zufall eigentlich den Produzent, der heißt Mansour, der was als einziger in die 60er Jahre eigentlich Platten produziert hat, mhm, und aber auch nur aus dem Grund, weil er eine Kunststofffirma gehabt hat. Die, mhm, haben alles gemacht aus Kunststoff, vom Klodeckel bis zum Verschluss, mhm, und der hat sich halt dazu mal gedacht, man Musik mag, ich mache Platten auch dazu, weil es bin ich auch aus Kunststoff. Und so hat sich das ergeben und dann waren wir halt noch 3-4 Stunden vor dem Flug noch schnell bei ihm, haben noch eine Handvoll Platten gekauft, mhm, und haben so eigentlich in die nächste Reise vorbereitet, die was dann im Februar stattgefunden hat oder Ende Januar war es, da bin ich noch mit Albi gefahren. Wieder zu ihm? Ja, Albi weltbekannt in Innsbruck, ja, und Wien und überall. Albi, ja. Dornauer ist Albi auch gerade im Laden. Er war im Laden, er ist schon wieder weg, hat schon wieder Platten tauschen, hochen, irgendwo, ja. Nein, da waren wir im Januar und das war irrsinnig nett. Und da haben wir ganz tolle Platten gefunden und eben, da haben wir jetzt im Laden schon einiges da gehabt, einiges verkauft. Und welche Soundrichtung geht es da jetzt im Sudan? Das war dann schon im Sudan. Das ist so, der Sudan ist ja eigentlich ein richtiges Einwanderungsland gewesen. Also der Sudan hat viele Flüchtlinge ohne Beschränkung, mhm, mit Anführungszeichen, aufgenommen aus Eritrea, aus Äthiopien. Also ganz Afrika und auch von den arabischen Ländern haben sich da viele Flüchtlinge zusammengefunden und die ganze Musikkultur über die Jahrzehnte hat sich auch dementsprechend geprägt. Es war nicht nur arabische Musik, mhm, es hat da sehr viel afrikanische Einflüsse, eben, wie gesagt, eben von Eritrea Einflüsse und vor allem äthiopische Einflüsse und das vermischt sich alles mit den arabischen. Und wenn man da das Glück hat und dann mal vielleicht eine Funkplatte oder eine Jazzplatte findet, dann klingt das schon extrem exotisch und ja, toll. Hast du sowas, könntest du das jetzt irgendwie rausfischen aus deinen Kisten? Müsste jetzt einmal drin schauen. Wir könnten jetzt auf jeden Fall, was jetzt auf die Schnelle mal habe, ist zum Beispiel, weil ich es gerade vorher gehört habe, ist eine Twist-Nummer aus Marokko. Mhm. Da war ja, also eigentlich, lass mich den Traktor vorbei. Ja. Es ist eigentlich eine algerische Platte, aber klingt eigentlich wie eine Twist-Platte, so wie wir es kennen, Twist. Mhm. Nur auf Arabisch gesungen. Und die, mhm, würde ich sagen, die lege ich mal auf. Ja. Hören wir uns die mal an, ja? Ja, und wenn das jetzt so technisch nicht läuft, dann mache ich das, halte ich einfach das Mikrofon, genau, an die Box hin. Das, genau, läuft in Afrika, in Arabien auch nicht anders, ja, darum. Ja, kann man so auch hier so machen. Ja, eben. Das Mikro lege ich weg. Africa, ja? Radio, FM Vogel, live aus der Innenstraße. Ich höre mich jetzt nicht mehr. Irgendwie bin ich weg. Jetzt höre ich mich wieder. Ja, genau, also Africa Radio, jetzt eine Platte aus Algerien in Marokko gefunden, ein Twist, Schmankerl, so wie wir es kennen, mit arabischen Wurzeln. أبداً aussi. Donnez-moi guépi, guide, guide, donnez-moi guépi. Et où est-ce aussi, chari, ébédé. Et où est-ce aussi. Donnez-moi guépi, guide, guide, donnez-moi guépi. Et où est-ce aussi, chari, مفتون بينا عمت ولمعانه وبحب اشوفك علشانه خليها على طول يطول يطول على طول خليه وي وي بصي وي وي بصي وي وي بصي مفتون بنعمته ولمعانه وبحب اشوفك علشانه خليها على طول يطول يطول على طول خليك وي وي تقصي وي وي تقصي وي وي تقصي سيبك يا حياتي من الموضة والقلق جرسون وبلاش الصبغة سواد شعرك مش عايز لون سيبك يا حياتي من الموضة والقلق جرسون وبلاش الصبغة سواد شعرك مش عايز لون سيبك يا حياتي من الموضة والقلق جرسون وبلاش الصبغة سواد شعري مش عايز لون خليك يا روحي على طبيعتك واعتزي بتاجك ونستك خليك يا روحي على طبيعتك واعتزي بتاجك ونستك خليك يا روحي على طبيعتك واعتزي بتاجك ونستك وي وي تقصي وي وي تقصي Ihr hört die Sendung FM Vogel live aus der Innenstraße gegenüber vom Walterpark. Das war Twist, Iwai Takusi Czarek Twist, Abdella Wahab Dukali. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie richtig ausgesprochen. Robi bringt die Platte, die. Wie heißt das? Sag du mal richtig, ich habe schon versucht. Abdel Wahab Dukali. Abdel Wahab Dukali. So hört sich das an. Ja, eine Platte aus Marokko gefunden von Robby auf irgendwelchen Souks im nördlichen Afrika. So hört sich das Ganze an, wenn man unterwegs ist und Dead Stocks, wie er sie gerade beschrieben hat, findet und dann Platten, die eigentlich neu sind, ersteht, die verstaubt sind seit einigen Jahren, in irgendwelchen Kellern liegen. Die nächste Nummer ist jetzt gesprochen aus dem Sudan. Machen wir gleich nochmal ein bisschen Musik. Genau. Ich spiele es mir die Nummer mal rein und ich rede dabei einfach weiter. Und ja, wir sind hier in der Innenstraße live zu hören am Verkehr, der draußen vorbeigeläuft. Jetzt Feierabendverkehr. Hier die Sendung FM Vogel live aus dem Walterpark. Wir hören gerade eine Platte aus dem Sudan. خاصمتني الخصام وجفتني وجفتني وجفتني وجفتني فإذا النوم على جفني حرام حرام حرام حرام لست أدري لست أدري لست أدري لست أدري FM Vogel live aus Nabu Record Store. Ihr hört die Sendung vom Kulturverein Vogelweide derzeit im Walterpark verortet. Ja, das war eine Scheibe aus dem Sudan. Ich werde jetzt nochmal versuchen, irgendwie einen Robby rauszufragen, was denn das jetzt genau war. Es ist ein arabischer Schriftzug. Wie heißt das ganze Ding? Kannst du es mir zurufen irgendwie? Okay, das passt. Dann kann ich dabei noch mal ein bisschen was sabbeln hier, babbeln an Mikrofon, was ich so gerne tue. Ja, natürlich immer wieder schön, hier live Radio zu machen in der Straße. Hier gerade zwei Passantinnen, die hier vorbeigehen. Die Stadt, der Stadtteil belebt sich, es machen schöne Geschäfte auf und neue Sachen kommen dazu und bereichern diesen Stadtteil. Und ja, der Robby, vor dessen Laden ich gerade stehe, ist ein so ein Typ, der irgendwie den Stadtteil liebt, wie er gerade erzählt hat, und hier jetzt seinen Laden aufgemacht hat. Und wie ich sagen kann, es gehen hier ein und aus unterschiedlichste Leute, die hier nach Platten stöbern. Die Scheiben gehen über den Tisch wie die heißen Semmeln. Frische Semmeln, hey, du hast gerade eine Platte gekauft, kann ich dich mal kurz was fragen? Ha? Na, Englisch? Na, na, what kind of, just can you tell me the record, the name? Mars Water. Mars Water. Mars Water and the name? Ah, Mars Walter. Okay, Mars Walter, eine Platte, die gerade gekauft wurde. Der nette Herr hat keine Zeit, will nichts sagen, passt auch, ist gut. Auf jeden Fall gerade rausgegangen, jetzt kommt der Robby an den Start und das freut mich. Mars Water wurde gerade gekauft bei dir, habe ich gerade gefragt. Wer ist Mars Water? Habe ich nicht mitgekriegt. Na, er, der Typ, der hat sie nicht gekauft, oder? Doch, er hat sie schon gekauft. Aber du weißt nicht, was das war. Nein, ich habe jetzt gerade nur schnell eingetippt, weil ich aber wieder zu dir raus müssen. Ah, okay. Ja. Also aber Happy Hours hat schon passt. Du hast keine so eine Liste, wo du aufschreibst, was du schon hattest und was du verkauft hast? Normal schreiben wir schon mit, aber jetzt heute ist gerade ein bisschen Stress. Es ist jetzt, solange es in die Kasse eintippt und das Finanzamt das kriegt, dann ist alles okay, aber ich muss es nicht aufschreiben. Und, ja. Nein, 12 Euro ist eingetippt. Liebes Basta, Finanzamt, ihr seid angeschlossen bei mir. Ja, eben. Alles okay. Check it out, hier QR-Code und den ganzen Scheiß. Ja. Das, was wir vorher gehört haben, das war Salih Khalifa. Das war so eine Aufnahme von 1967, so sudanesischer Jazz. Unterdessen wird das da Folk-Jazz. Was du gerade erzählt hast von dem Typen, den du jetzt im Feber das zweite Mal besucht hast. Oder? Einer von einem? Nein, eben, ja, der hat das produziert. Der hat halt die Platten produziert, okay. Produziert und bei dem habe ich dann die Platten auch gekauft. Ja, ah, okay. Ja, schau, also haben wir schon direkt aus deiner Erzählung heraus ein kleines Schmankerl vorgespielt bekommen. Ja. Ganz andere Klänge aus der Innenstraße, die man jetzt durch dich hört. Das ist echt eine super Sache. Hört, man kann andere Sachen natürlich auch hören, weil klassisch einfach, keine Ahnung, nehmen wir die Klassiker, Beatles, AC/DC, Zappa. das auch alles haben will, der wird es da auch finden. Also das ist halt, sagen wir so, ein kleiner Zusatz, was man vielleicht in Europa schwierig in anderen Läden findet. Dafür gibt es halt in anderen Läden wieder andere Spezialitäten, was für was die spezialisiert sind. Mhm. Bei mir ist es halt so ein bisschen die afrikanische und die arabische. Aber einen Online-Store hast du nicht dazu, oder? Also man muss schon wirklich hierher kommen, um das hören zu wollen. Ja, oder kriegen, also ich habe mal die Platten alle da, und wenn ich dann einmal doch wertvolle, weil es manche Platten kosten einfach mehrere hundert Euro, das mhm. wird halt dann schwierig sein, dass man die da im Laden verkauft. Ist mir auch schon passiert, mhm. aber die wird man dann früher oder später, die sind auf jeden Fall alle im Laden, mhm. und früher oder später mal, wenn einmal das Wetter zu schön ist und die Umsätze weniger sind, kann man online immer mal eine verkaufen. Mhm. Aber ja, dass ich jetzt hergehe oder so und mich auf online spezialisiere, auf das habe ich eigentlich keine Lust genannt, ja. Ja, das ist eigentlich schöner, also du startest so einen Plattentourismus. Ja, es macht Spaß. Tourismus, also die Leute kommen dann jetzt dann schon von weit her, um spezielle Platten bei dir zu bekommen. Ist eine Bereicherung auch einfach für die Stadt Innsbruck, muss man sagen. Also finde ich jetzt. Es gibt natürlich auch andere Plattengeschichten, aber wenn man so hört, wie spezialisiert du bist, ist das natürlich schon was Außergewöhnliches. Ja. Ja. Also ob jetzt schon mal jemand extra angereist ist, das bezweifle ich jetzt, aber sagen wir, wenn dann jemand da ist, wenn einer da ist und dann kommt er wahrscheinlich, wenn er das sucht. Ne? Dann bin ich mir schon sicher. Da geht er die paar Plattenläden ab und dann irgendwann sieht er diese Perle hier. Ja. Aber ob jetzt jemand in England extra einen Flug bucht, um zu mir in die Innenstraße zu kommen. Kommt noch. Kommt noch, vielleicht. Ah, ja. Das ist ja, who knows? Who knows, who knows. Nein, vielleicht können wir ja mal was ist denn da, so dein Klassiker, dein Lieblingsklassiker? Wenn wir jetzt mal von Klassiker hören, jetzt haben wir ein bisschen Außergewöhnliches gehört. Was würdest denn du da so? Da würde ich mal in eine ganz andere Schiene gehen, weil normal ich höre selber einfach sehr gern Reggae, Funk. Mhm. Und dann habe ich aber eine Platte jetzt reinbekommen von einer, eigentlich Rock-Hardrock-Band, ja, die habe ich früher das erste Mal gesehen, das war, ich weiß nicht, wie alt war ich da, 16, 17, war ein Metallica-Konzert und die haben als Vorband gespielt, das war die Kalt, mhm. und die haben total eine schöne Rocknummer, die heißt Rain, und die würde ich noch spielen. Ich hoffe, die Platte ist noch da, ich habe jetzt halt nicht geschaut, aber ich glaube, jetzt ist sie noch nicht verkauft, ich schaue mal und dann spielen wir sie, ja? Ja, genau. Okay. Ja, super, danke dir, Robi. Wir werden das gleich hören. Die Sendung FM Vogel live aus dem Walterpark. Normalerweise heute pfeife ich euch eins aus der Innstraße 43 direkt vorm Nabu Record Store. Wir sind hier live auf Sendung Radio Freirad. Wer Lust hat, hier noch vorbeizukommen, kann auch gerne hier mal kurz stöbern in den Platten und dann irgendwie versuchen, die Platte auf den Plattenteller zu legen. Ja, das ist wirklich echtes Weinöl, was es hier gibt. Und wir hören diese Rocknummer schon in Vorbereitung hinten. Wie gehört, wie gesagt, das ist FM Vogel. Like a desert sun. Ja, The Cult, Rain, der Song vom Album Love, direkt aus der Innstraße von einem Vinyl aufgelegt. Wahnsinn, Dankeschön. Ihr hört die Sendung FM Vogel normalerweise 17 bis 18 Uhr, jeden ersten und dritten Donnerstag aus dem Walterpark. Wir haben uns über die Straße gewagt und sind mit unserem Straßenradio jetzt hier am Start. Gerade auch dazugekommen, seines Zeichens Susi und Stoffel Grüner. Sie entfernen sich schon wieder. Armin the Lance ist auch da. Hey, freut mich. Hallo. Servus. Was geht ab? Ja, mitten in der Sendung. Wir haben noch ein paar Minuten, ich glaube so eine halbe Stunde oder was. Ja, 20 Minuten, gut, dass ich so gut vorbereitet bin heute und schon die nächsten Fragen an Robby vorbereitet habe. Ich werde ihn nochmal klopfenderweise nach außen bitten. Jetzt ist er gerade noch im Gespräch. Es schaut schon so aus, als würde er gleich kommen. Ja, was ist noch geboten? Am 16. Juni ist im Walterpark Open Mic Bäckerei zu Gast auf der Vogelweide. Wir hoffen auf schönstes Wetter und wahnsinnig motivierte Musikerinnen und Musiker. Anmeldung erfolgt eine halbe Stunde davor, das heißt um 19 Uhr, um 19.30 Uhr fängt die Veranstaltung an. Pünktlich um 22 Uhr hören wir auf und eine halbe Stunde davor können sich interessierte Musikerinnen und Musiker auch einfinden und sich noch anmelden, um mitzuspielen. Und wenn wirklich schönes Wetter ist, ist die Show sehr gut besucht. Wir hatten beim Open Mic, wo wir noch gebaut haben, letztes Jahr die Hütte, hatten wir die Hütte voll, weil nämlich knapp, würde ich sagen, 300-400 Leute im Park waren und den Musikerinnen und Musikern zugehört haben. Dieses Mal hoffen wir auf schönes Wetter und motivierte junge Leute, alte Leute, schöne Leute, hässliche Leute. Alle Leute sind willkommen, Musik zu machen und sich im Park das auch anzuhören. Jetzt hören wir die nächste Scheibe von Robby schon in Äther. Deswegen lassen wir die jetzt noch kurz ausspielen und dann bin ich wieder zurück. Live aus der Innstraße. Ihr hört die Sendung FM Vogel. Sendung aus St. Nikolaus, direkt von der Innenstraße 43. Ja, es stört mich nicht, aber kann man ruhig mithören dort auf der Seite. Ja, wir sind wieder zurück bei Robby Robson. Wie heißt eigentlich du mit Nachnamen? Rotten Engelmann. Achso, habe ich wieder was falsch. Rotten. Roy Engelmann, ja, der Engelmann Der hat da eine Platte dran. Hannes? Ja, so schaut es aus. Hey, Hannes! Oh, Bauer Hannes, ist berühmt auch da. Oder? Der Hannes, natürlich, hier trifft sich jetzt die Creme de la Creme auf der Innenstraße vor deinem Laden. Ist ja klar, die ganzen DJs. Alle, die arbeiten müssen um die Zeit. Ja. Alle DJs sind hier versammelt. Der geballte Ladung ist ja Wahnsinn. Also, ich bin begeistert. Da kommen sie und werden dann die Stadt mit neuesten Scheiben überschütten. Von dir. Ja, hey Robby, wo warst du schon überall so? Wo hast du schon nach Platten gestöbert? In welchen Gegenden? Wo war ich denn überall? Also in Süd-Mittelamerika war ich viel. In Panama war ich 5-6 Mal. Mexiko, Nicaragua, Brasilien. Und dann war ich in Marokko, Sudan, Ägypten und dann ja bei uns halt Italien, Schweiz, schon auch Deutschland, also das neue Liegen, der auch abgerast. Und ja, aber sind schon einige es gibt Länder, noch einiges, es gibt noch einiges zu sehen, ja. Ja. Was schwebt dir noch so vor? Interessiert dich so irgendwie der asiatische Raum? Wie gesagt, oder Iran, Kuwait und Äthiopien auf jeden Fall. Ghana. Ja, Ghana ist ja auch bekannt, gell? Ja. Hallo, servus, Erik. Und Kenia wird sich auch noch auf der Liste stehen, dann mal, ja? Ja, auch ein gutes Land dafür. Ich war selber mal in Nairobi kurz. Das war sehr lebendig. Also, ja, ja. Plattenmäßig habe ich mich da natürlich nicht erkundigt. Ja, da hast du halt nicht genau geschaut. Ja, ich habe nur MP3s gesehen und lauter Blink Blink. MP3s, ja, Blink Blink. So. Ja, hast du nicht genau geschaut, gell? Ja. Ja. M-Pesa habe ich noch entdeckt, aber da hätte ich dann wenigstens die Platten bezahlen können. Ja, was meinst du, das ist ja schon ein aufwendiges Geschäft, was du da hast. Du musst ja eigentlich noch irgendwo ein Lager haben, oder? Also, oder hast du alles, was du hast, dein Hab und Gut hier in dem Plattenladen? Nein, mein Hab und Gut schon zu Hause, aber jetzt wohne ich mit der Freundin zusammen und ja, da geht dann auch nicht immer, dass in jedem Eck dann Platten stehen, ja. Also sie ist da jetzt kein Tyrann, was das angeht. Also ich darf schon meine Platten fein haben, aber man muss schon aufpassen, dass das dann einfach nicht so viel wird. Das war jetzt der Grund, warum du einen Plattenladen aufgemacht hast, dass die endlich weniger werden zu Hause? Nein, oder das wie? War einfach immer schon so ein bisschen ein Traum. Ich meine, es ist super, oder? Ja. Es ist jetzt nicht mein Hauptjob, nur das, ja. Ich war immer Tennisschule mit einem Freund zusammen, das läuft auch total gut. Und das ist halt jetzt die Kombination, gell? Und jetzt bin ich halt zweieinhalb Tage selber im Shop. Einen Tag habe ich die Nati da, die macht das auch super. Jeder, was am Freitag da war, wird das wissen, dass wenn die Nati da ist, dann ist das eine super Sache. Die kennt sich halt in anderen Sparten total gut aus. Ja, Hip-Hop, die Beats, Hip-Hop, Breaks, ja, genau. Alles das, wo ich jetzt mich nicht ganz so gut auskenne. Schon auch. Aber ja, sie ist da auf jeden Fall, ich habe ja auch schon mit ihr in Motelzeiten damals schon zusammen. Was Hotel? Motel. Ach so, Motel. Motelzeiten zusammen, da haben wir auch das schon. Das ist ja die Nadine in Ruhe. Mit den Motelzeiten. Ah, Motel, ja, quick in. Was für Quick an der Krasmeier Straße. Ah, der okay. Quick in an der, ja, ja, das wollen wir jetzt alle nicht wissen. Ja, genau, ja. Nein, ja, der eine oder andere wird es verstehen. Ja. Ja, na, also. Das heißt, du bist auch noch Tennislehrer. Das heißt, jetzt habe ich meine Schulter gerade fixieren lassen. Dann würde ich gerne wieder Tennis spielen. Vielleicht kannst du mir mal eine Stunde geben. Ja, da gebe ich dann einen an von meinen Assistant Coaches, ah, okay, weil ich bin im Plattenladen. Ja? Ach so, ja, ja, okay. Ja, vielleicht können wir hier Ping-Pong spielen. Ping-Pong, ja. Platten-Ping-Pong. Im Platten, ja, da brich ich das Knack. Ja. Mit den Platten, weil die Ping-Pong spielt. Nicht, ja. Frisbee kann man mal spielen mit den kaputten. Mit den Platten, ja. Die Platten mit Sonnenschauen, was man oft einmal vorbeibracht werden. Und als Rarität also verkauft. Ja. So. Ja, also ist immer toll, wenn man Plattenankäufe hat. Die besten Ankäufe hat man immer von Leuten, die sagen, ja, ich habe noch Platten, aber das ist halt nichts anderes. Die bringen meistens tolle Platten und immer wenn jemand macht, er hat extrem tolle, seltene Sachen von seinen Eltern, oh, das ist dann manchmal ein bisschen verheerend. Ja. Also wenn man eine Kiste anfängt durchplatteln und es fängt an mit Heintje, Peter Alexander und dann noch, dann kriege ich so ein bisschen einen Ausschlag an die Finger, ja. Aber es gibt ja sogar eine kleine Austro-Ecke hier, gell? Bei was? In der Austro-Ecke. Austro, ja, ja. Also Österreich hat so sensationelle Platten gemacht, vor allem in die 60er, 70er Jahre. Die Platten und die Bands, was eigentlich nicht so populär waren. Da waren schon ganz tolle Sachen, so Garage Rock und Psychedelic Rock, Isaiah, Clockwork Orange. Dickerton ist ein Label, was ich mit dem Alvi, mit dem Donau Alvi und mit dem Justin Bovic betreibe. Der Justin da. Auch noch. Ein ja, Label, ja. Auch noch. Genau. Tennis Vermittelcoach, Vermittler. Ja, also und, ein bisschen. Und Plattenladen. Ja, ja. Ja, ja, krass. Ich bin mit Justin immer zusammen. Der den Plattenladen in der Marie-Dresden-Straße mittlerweile. Ist auch ein guter Freund von mir und ja, also und es hat auch kein Konkurrenzdenken bei uns. Jeder Plattenladen. Glaube, eh am liebsten hätten wir oder? 10 Plattenläden in der Stadt, ja, aber das ist noch viel lustiger. Ja. Jetzt sind wir halt 3 und es war schon ein Haufen. Ja, ja. Also, ja, Wahnsinn. Es ergibt sich immer mehr hier in der Straße und in der Stadt. Also, und es wird bereichert durch solche Projekte, durch solche Geschichten, wie du machst. Interessanter Typ. Hey, können wir noch irgendwas aus den 70er Jahren ausdrucken? Aus den 70er Jahren, ja. Da, oder schnell, oder ich lasse also jetzt mal die eine Jugend, Nummer. Also aus deiner Jugend, also 60er, 70er, was aus deiner Jugend? Ja, also was ich, das Erste, was ich als Austropop oder als Austro-Ding mitbekommen war, der Märchenprinz. Der Märchenprinz? Irgendwie im Bus in die Schule mit 7, 8 Jahren. Also das war, glaube ich, mein erster. Nein, und dann mein Vater hatte Falco-Platte. Okay. Auch. Also ja. Das war dann Falco, war auch das gleich danach Genie. Ich spiel noch sensationelle Leute aus Österreich von der Gruppe Isaiah. Mhm. Das war Innsbrucker Studentenband, die waren aus England, Amerika, die haben da alle zusammen studiert. Ja. Die haben eine super Platte gemacht. Die erste Platte, was ich gemacht habe, was die gemacht haben, die ist eben von, jetzt nicht, dass ich mich verrät, aber ich glaube, es war Politor, ja, veröffentlicht worden. Und aber wenn ich es jetzt falsch gesagt habe, wird mit Alvi killen. Aber ist ja egal, weil die wollten nur die erste Platte machen, die zweite war nicht radiotauglich genug für sie. Dann haben sie die zweite gar nicht produziert und wir haben dann gesagt, nach 30 Jahren, dass wir jetzt den nochmal als Doppelalbum auflegen. Und ich spiele aber von der ersten Nummer eine und eben Isaiah und Super Prognummer und die spielen wir uns. Isaiah auf eurem Label jetzt Dickerton, erschienen, ja. Nach 30 Jahren, gereift wie guter Wein. Genau. Sehr gut. Besser. Denn je, oder wie sagt man da? Besser denn je. So irgendwie, ja, kann man sprachfällig, ist egal. Ich spiele die mal, ja. Irgendwie so. Ich lasse gerade noch die eine Platte laufen. Ja, lass die laufen, die sucht die raus dabei, ja. Genau, du suchst die raus dabei. Ja, ihr hört die Sendung FM Vogel live aus der Innstraße 43 vorm Nabu Record Store. Haben wir uns begeben. FM Vogel, mein Name, Vincent Smell von Kulturverein Vogelweide. Ja, diese Platte, dann ein kleines Jesaja, ein Austro-Pop-Projekt von 30 Jahren neu aufgelegt. Oh, da geht's schon weiter, da hat er die Platte aber ganz schnell gefunden. Das spricht für ihn. Er kennt sich aus, er weiß, wo sein Scheiß ist. Sehr gut. Jetzt die Platte, gerade angesagt von Robbie. FM Vogel hört ihr. Genießt diesen Song. Okay, da haben wir ein kleines Problem. Wird sich aber gleich wieder lösen. Im Moment habe ich kein Tonsignal auf meinen Ohren. Ja, er glaube ich macht noch mal was anderes. FM Vogel, die Platte ist angehalten worden. Oder war das ein Versehen? Robby, du hast da schon was aufgelegt gehabt. War das schon Jesaja? Noch nicht, oder? Na, okay. Ja, ja, gern zu starten. Ja, sehr gut. Ja. Das war quasi das DJ-Ding. Wir müssen uns da noch absprechen. Das ist sehr gut. Das ist jetzt die besagte Platte. Ihr hört die Sendung. FM Vogel live. Your face burnt by the African sun and the years have left their marks. And there's a dark. Your walls are cracked and hidden by the sand. Your kings and queens died one by one. You're like an old man telling tales of better times. Your trumpet days are gone. Will you wake up again? Ancient days when you stood so tall and proud. so small by looking at your weary face. You're like a grave, I feel like the bereaved. The trumpet days are gone, how do we go? FM Vogel, Isaiah, eine ehemalige Band aus Innsbruck, mit dem Song Jericho, direkt hier live eingespielt. Ja, wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung und ein paar Minuten haben wir noch. Robi, ich danke dir nach innen. Robi Engelmann, was für ein Engel dieser Mann. Was der Engelmann alles kann, hört euch das noch weiter an. Hallo, hier. Das freut mich ja. Ein hoher Besuch. Hallo Inja, wie geht's? Alles klar? Hast du zu Hause auch ein bisschen zugehört? Ha? Oder seid im Auto, habt ihr gehört? Ja? Und jetzt sind wir hier. Magst du was sagen zu mir? Magst du was sagen ins Mikrofon? Nein? Ja? Nein, okay. Dann hörst du noch weiter zu. Ja, die Sendung FM Vogel jetzt gerade live aus der Innstraße 43 vorm Nabu Record Store. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Es kommen sogar hohe Gäste, gerade angereist vom Baggersee. Es freut mich besonders, dass ihr jetzt hier seid und das die letzten Minuten noch live miterlebt, live und in Farbe, bewegt Bild. Armin Lanzinger, komm mal mir, sag doch mal kurz noch was zu mir, du weit reisender DJ, Gusto-DJ, DJ Gusto, würde ich sagen, oder bist du? Ja, ja, wenn du es so meinst, ne? Ne? Ja, meine ich, ne? Also du weißt ja immer, du hast so die perfekten Plattenabnahmegeräte, weiß ich. Wie heißt das Teil, was du da am Start hast? Ein Plattenspieler? Ja, aber der kann doch noch mehr als Platten spielen, ha? Digitalisieren auf höchstem Niveau, 4K oder wie war das? Ja, ihr hört die Sendung FM Vogel, sie sind alle ein bisschen maulfaul hier, die Kollegen des guten Musikgeschmacks. DJs reden nicht gerne, deswegen stehen sie auch immer hinter den Plattentellern. Ganz anders wie der Mr. Master of Disaster, jetzt fällt er mir nicht ein, MC, Master of Ceremony, The V, that's me. Vielen Dank fürs Zuhören, die Sendung ist jetzt am Ausklingen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder zuhört und es heißt FM Vogel live aus dem Walterpark, 17 bis 18 Uhr, jeden ersten und dritten Donnerstag oder live nachzuhören auf der Seite der Freien Radios cba.fro.at oder so. CBA einfach mal einhacken oder auf das vogelweide.org Seite auf FM Vogel klicken. Dort sind die Sendungen auch verlinkt. Automatisch jede Sendung ein paar Tage später mit Playlist möglicherweise sogar zum Nachhören. Sonst einfach hier in den Plattenstore kommen von Robby. Und Nabu Records heiß zu empfehlen. Der dritte Plattenladen in der Stadt. Und ich freue mich. FM Vogel, ich verabschiede mich vom Mikrofon. Mein Name ist Vincent Smell. Ich werde euch in 2 Wochen wieder eins zwitschern. Vielen Dank und fürs Zuhören und seid gut zu Vogeln. Wir sind es auch. My feelings inside your name. I'm afraid of being alone.